Hallo Leute, danke, dass ihr wieder da seid. Heute völlig verschlafen in Würzburg, Bayern, wird es gepodcast mit Paula Lores Löblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. Oh, that's wrong. Now by the name Latin Casting. So, heute haben wir ein paar Sachen zuerst zu sagen, zu erwähnen. Wir haben neuen Cover für unseren Podcast gemacht. Ihr könnt die in gepodcast.tk besuchen. Ich habe mir die Mühe gegeben, das Ganze ein bisschen zu erneuern, zu erfrischen, weil eigentlich die alte habe ich sehr, sehr schnell gemacht, bevor ich unser erster Podcast online gestellt habe. Aber diese, mit denen bin ich zufrieden. Na. Wir wollen ab nächste Woche auch ein paar Interviews machen. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich das auf Deutsch präsentieren sollte, weil ich nehme an, nicht so viele Leute in Südamerika können Deutsch. Aber mal sehen, vielleicht kann ich die auf den Laufenden übersetzen. Und jetzt können wir anfangen. Was für einen herrlichen Tag haben wir heute in Würzburg. Ich weiß nicht, minus 5 Grad, aber keine Wolken überhaupt, total sonnig, total schön. Die Tage werden schon länger und es ist sowas von angenehm. Ich werde sogar ein Foto aus meinem Fenster machen und es in gepodcast.tk stellen, weil es ist sowas von herrlich heute. Also, aus einem wunderschönen Tag fangen wir dann an. Unsere erste Gruppe heute ist keine Gruppe, sondern ein Typ und ihr kennt den schon. Er heißt Kick und kommt aus Mexiko. Wir haben ihn schon in unserer zweiten Edition präsentiert. Der ist ein Vertreter von Power Pop, was das auch heißen soll. Und der ist total talentiert. Der hat tausend Sachen schon gemacht. Der hat etwa 12 oder nein, 15 Lieder online gestellt für euch alle zu hören und runterladen umsonst. Und ich mag ihn sehr, sehr gern. Also er dass dieser Typ ist talentiert. Und heute ein wunderbares Lied, total voller Power vom Kick namens Paloma. Genie aus Mexiko. Jetzt gehen wir weiter. Kick, ich liebe diesen Typ. Also, was von ein... Oh, das ist ein geniales Lied. Und ich weiß nicht, aber ab und zu braucht man so ein riesen, mächtiges Lied, ne, um das re so richtig anzufangen. Und ich glaube, das war eine gute Wahl für heute. Kick-music.com für Informationen, Fotos und Musik von Kick. Natürlich, bitte besucht euch, wenn ihr Interesse habt an Podcastiano, Quatsch, gepodcast.tk, geschrieben bitte mit K, gepodcast, E-Mail podcastiano@gmail.com. Kommentare, Informationen über Gruppen, die ihr denkt, hier hingehören solltet, oder eine Begrüßung für jemand, was ihr von der Sendung mag, was ihr nicht mag, bitte alles per E-Mail, es freut mich sehr. Wenn ihr ein bisschen Spanisch könnt oder einfach die Wörter überhören wollt und nur die Musik genießen wollt, es gibt einen Podcast, das ist unser, wie sagt man das? Wir arbeiten zusammen ein bisschen und tauschen ein paar Künstlern und Gruppen und Liedern. Die heißen Nada Suena Igual und die sind verfügbar in nadasuenaigual.com. Und das bedeutet nichts klingt so ähnlich. Und den ganzen Namen heißt nicht klingt so wie in unserer Sprache. Und sie stellen Künstler, die auf Spanisch singen, vor. Sie haben letzte Woche in ihrer vierten Edition die Gruppe Xera präsentiert. Das war ein Special mit keltischer Musik aus Spanien. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Also wenn ihr Interesse habt, bitte nadasuenaigual.com besuchen. Es gibt auch einen Link in unserer Webseite gepodcast.tk. Jetzt gehen wir weiter mit einem Typ, der hat sowas von Talent. Der ist ein Venezolaner. Er hat auch eine Webseite, elruso.com.ve. Und der heißt Ilich Orsini und man nennt ihn der Russe. Der kommt aus einer Familie von Musikanten. Der ist ein Profi schon seit 26 Jahren. Und der hat so angefangen, wenn er in Clubs abends gespielt hat und auch in Privatpartys, was er immer noch macht ab und zu. Der ist nicht nur Musik, der spielt Keyboard, der ist Produzent, der unterrichtet und der singt und was für eine Stimme hat der Mann. Der wohnte mal in Deutschland und in Russland. Und kann beide Sprachen sogar. Ich glaube, das ist unser erster Künstler, der Deutsch kann. Von denen wollte ich euch ein Lied präsentieren. Das Einzige ist, dass er die ganzen Arrangements in seinem Computer macht. So, ich glaube, das war mein E-Mail. So, dass die sind nicht unbedingt super Profi, aber ist trotzdem sehr genießbar. Dieses Lied heißt Mein Bonbon. Also Mi Bonbon. Und ich glaube, es kommt aus Kolumbien, hat ein bisschen Cumbia da hinten. Ein bisschen venezolanisiert schon. Aber ich glaube, ihr werdet so sagen, ist richtig. Como llegaste, vas bombón bonita. Ahora que te da por llorar, llórate esto, llora este dolor. Dolores tiene mi van, pero no el amor. Te tienes encima de mi vida, bombón bonita. Manera de llegar, llegarás a ver tu boca crecer. Crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas de aquí me largo. Yo con un teléfono no es ring ring y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. El teléfono no es ring ring y mi corazón no da ton ton y y mis pasos no tienen son, son. Ya no eres mi bom, bom, bom, bom, bom, pa. Ya no eres mi bom, bom, bom, bom. Ya no eres mi bom, bom, bom, bom. Ya no eres mi bom, bom, bom, bom. Ya no eres mi bom, bom. Encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar. Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo. Y el yo, teléfono, teléfono no es ring, ring. Y mi corazón no da ton, ton. Y mis pasos no tienen son, son. Ya no eres mi bom, bom, bom, bom. Y el teléfono, teléfono no es ring, ring. Y mi corazón no da ton, ton. Y mis pasos no tienen son, son. Ya no eres mi bom, bom, bom, bom. Ya no eres mi bom, bom. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ay, que no, que no, que no y que no. Ya no eres mi bombón. Que no, que no, que no, que no, que no, que no y que no, que no. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Ya no eres mi bombón. Hallo Leute, ich bin Ilich Orsini, el Ruso. Viele Grüße für euch alle aus Venezuela und wir sind im Podcast mit Paul Alvarez Löblich. Perdió un guarapo con una sardina y eso fue suficiente. haben gerade gehört Carmen von Los Cañoneros. Wieso dieser Übergang Illich, der Russe, bis Los Cañoneros? Jawohl, weil der Illich ist auch Sänger und der spielt auch tausend Instrumenten in dieser Gruppe. Also ich erzähle euch ein bisschen mehr über Los Cañoneros. Das ist eine Gruppe, sie spielen schon seit 82 und sie haben angefangen, indem sie die Musik für ein Theaterstück arrangiert haben. Und dieses Theaterstück war, also sollte in Caracas vom Jahre 26 sein, und diese Art von Musik heißt Musica Cañonera, also kañonerische Musik. Und das war typisch für die Hauptstadt Venezuelas am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also, die haben dann diese Musik irgendwie wieder gerettet und frisch gemacht, ein paar neue Texte, ein paar neuere Instrumenten, aber eigentlich sehr treu zur Essenz der Musik. Los Cañoneros, eine hervorragende Gruppe, sie haben schon 4 Alben, der letzte kam leider 97, und was wir gerade gehört haben, kommt aus ihrem Single von Januar 2005, Carmen heißt es, wie der Name. Und der Name Cañoneros, das ist diese Art von Musik, die war eigentlich eine Mischung von verschiedenen Musikrichtungen, die damals in Venezuela überall auf dem Lande waren. Da haben wir sowas von komischen Mischungen. Also die merkwürdigsten Instrumenten spielen da zusammen, wie zum Beispiel Geige und Blechtrommeln, ja, Harp und ich weiß nicht, was denn alles, aber alles Mögliche, alles, was in Venezuela gibt, spielt da. Und diese Gruppe, also Los Cañoneros, die schon seit ewig spielen, sind zurzeit Heli Orsini, die singt und spielt einen Song, aber das kann ich nicht übersetzen, Illich Orsini, unser Russe, der dirigiert, der spielt auch Cuatro, eine kleine typische venezolanische Gitarre mit nur 4 Dingen, was die Gitarren auch haben. Der komponiert, der arrangiert und der singt auch. Arnaldo Sanchez, der spielt Schlagzeug und singt im Chor. Benjamin Brea, Höhe Saxophon. Andrés Tapón Romero, Trompete. Joel Martín, Trombón, was ist das? Ich weiß nicht mehr. Diese lange Trompete. Justo Morao, Keyboard, Alvin Cordaro, Bassgitarre und Javier Vázquez, diese Trommel. Genau. Los Cañoneros, ihr könnt mehr von denen wissen und erfahren in loscañoneros.com. Leider ist die Webseite nur auf Spanisch, aber wenn ihr es könnt oder wenn ihr es versucht mit Google zu übersetzen, da könnt ihr die Geschichte dieser hervorragenden Gruppe lesen. Auch weiter die Geschichte der Entwicklung der cañonerischen Musik und viele, viele andere Sachen. Was ich vielleicht noch sagen sollte, ist, dass Musica Cañonera, also Cañonero, kommt aus Cañón, und Cañón bedeutet Kanone, also diese Waffe. Wieso? Weil es ist sowas von Brumm, Brumm, Brumm. Ich glaube, das war der Techno der Zeit. Also sehr, sehr starken Rhythmen hat man hauptsächlich in den unteren Schichten der Gesellschaft gespielt, weil die Höhere eher Kameramusik gehört haben und Standard getanzt haben, und das war einfach wild. Das hat man zusammen getanzt in den 20er Jahren, stellt euch vor, und es war einfach zu genießen. Was ich sagen wollte noch, ist, dass wir Moderatoren auf andere Sprache suchen. Polnisch, Russisch, Italienisch, alles, was es geht, Schwedisch oder was, alles. Wäre genial von euch zu wissen, wenn ihr Interesse habt, diese Sendung zu übersetzen. Eigentlich, ihr wäret dann frei zu kommentieren, was ihr wollt. wie ihr es machen wollt, nur die Musik schreibe ich vor, sonst alles ist frei. Ich wollte noch sagen, dass wir in einem tollen spanischen Podcast erwähnt worden sind. Und zwar, es heißt Solo 24 Horas. Und ihr könnt sehen, in solo24horas.blogspot.com ist leider nur auf Spanisch. Um die Sendung heute zum Ende zu bringen, will ich euch noch ein tolles Lied vorstellen. Es ist so, dass die Rocker zwischen euch keine schlechten Gedanken haben nach dieser Sendung, dass es wenig Rock für euch gab. Dieses ist eine meiner Lieblingsgruppen. Ihr kennt ihn schon von einer unserer ersten Sendungen. Es heißt Caramelos de Cianuro und die kommen aus Venezuela. Dieses Lied ist von ihrem letzten Album Frisbee und ich glaube, es ist sogar in Deutschland zu kaufen. Von Caramelos de Cianuro, La Terraza. Enjoy. Recuerdo que en las noches te solía silbar desde la calle a la ventana, te escapabas bordeando el oscuro jardín. ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar echados en la terraza? Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual. Yo era tu mala influencia, tú fuiste mi princesa. Siempre son frágiles las horas más perfectas. Quizás me invada la nostalgia por un encuentro imposible. De las memorias solo atesoramos lo sublime. Y ahora todo el mundo me pregunta por ti, y yo no quiero explicarles, no tengo ánimos de parecer amable. ¿Quién sabe cuántas lunas contemplamos pasar echados en la terraza? Desde mi casa el cielo se sigue viendo casi igual. Yo era tu mala influencia, fuiste mi princesa. Siempre son frágiles las horas más perfectas. Oh, quizás me invada la nostalgia por un encuentro imposible. De las memorias solo atesoramos lo sublime. Pasado el tiempo, esto es lo que siento. De lo que te digo, Dios es mi testigo. Que con cada noche, que cada mañana, de todos los minutos, que todas las semanas, no dejo de pensar en lo que dijiste. No dejo de aferrarme a lo que me diste. No cambia lo que siento, la distancia es como el viento. No es vivir en el pasado, quererte a mi lado. Es tan solo tratar de ser sincero conmigo mismo. Es tan solo tratar de llenar este vacío que me carcome las entrañas y no me deja vivir si no estás junto a mí. Caramelos de cianuro. Und das geniale Lied La Terraza. La Terraza heißt der Balkon eigentlich. Das waren die böse Kinder vom venezolanischen Rock. Nächste Woche vielleicht ein paar Interviews, neue Gruppe, exklusive Lieder und selbstverständlich, ihr habt zuerst gehört in Gepodcast. Also Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastiando@gmail.com senden. Unsere Webseite www.gepodcast.tk. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show. Ein bisschen verpeilt wurde gepodcastet mit Paul Alvarez Lüblich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.